MDR Sachsen, das Wort zum Tag. Die Schüsse kommen mitten im Gottesdienst. Erzbischof Romero sackt am Altar zusammen. Nach wenigen Minuten stirbt er auf dem Weg in die Klinik. Es ist der 24. März 1980 in der Kapelle eines Krebskrankenhauses in San Salvador. Das Land wird von einer brutalen Militärjunta beherrscht. Jeden Tag werden Menschen wegen ihrer politischen Ansichten, wegen ihres Aufbegehrens gegen Armut, Ungerechtigkeit und Hunger ermordet, verhaftet und gefoltert. Am Tage vorher hatte der Bischof folgende Predigt an Soldaten, Polizisten und die Nationalgarde seines Landes gerichtet. Brüder, ihr gehört zu unserem Volk. Ihr tötet eure eigenen Brüder unter den Bauern. Es ist höchste Zeit, dass ihr euer Gewissen wiederentdeckt und ihm gehorcht statt sündhaften Befehlen. Der spätere Präsident von El Salvador und Führer einer Terrormiliz, Roberto d'Aubusson, gab höchstpersönlich den Mordbefehl. Terrorregimes und Despoten ist Wahrheit immer ein Gräuel. Was heute mit perfiden Gesetzen nicht nur in Russland passiert, wo Menschen eingesperrt und verurteilt werden, nur weil sie der angeblichen Wahrheit der Staatsmacht nicht trauen, ist anderenorts ein Grund zum Töten. Und Oscar Romero scheut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Er nutzte dazu seine Predigten als Erzbischof und seinen kleinen kircheneigenen Rundfunksender. Er sprach über das Evangelium und die Ungerechtigkeit im Land. Er verurteilte die Terrorakte und nannte Verantwortliche beim Namen. Er verlas lange Listen von Vermissten und Toten. Nach dem Grund seines Engagements befragt, antwortet er 2 Wochen vor seinem Tod in einem Interview: »Ich muss Ihnen sagen, als Christ glaube ich nicht an einen Tod ohne Auferstehung. Wenn Sie mich töten, werde ich im Volk von El Salvador wieder auferstehen.« 2 Wochen später behielt er auf dramatische Weise recht. Erzbischof Oscar Romero starb heute vor 42 Jahren. MDR Sachsen, das Wort zum Tag.